August 2006 starteten 5 deutsche Biologiestudenten eine Art Abenteuertrip. Im Internet suchten, fanden und mieteten sie sich eine Holzhütte inmitten eines weitflächigen Waldes in Norwegen. Bis zum heutigen Tag ist keiner der Studenten wieder aufgetaucht. Und umso länger die Suche nach ihnen andauert, umso mysteriöser und zugleich unerklärbarer erscheint das Verschwinden dieser 5 jungen Menschen. So wurde die Holzhütte, in der man bei der späteren Suche die persönlichen Gegenstände der Vermissten vollständig auffand, überhaupt nicht von dessen Eigentümer im Internet angeboten. Denn dieser war bereits seit über einem Jahr tot. Irgendjemand schaltete diese Annonce in seinen Namen über ein Internetcafé in Hongkong. Und dieser jemand, dessen Identität bis zum heutigen Tag nicht ermittelt werden konnte, sendete den Studenten auch eine detaillierte Wegbeschreibung zur Waldhütte per E-Mail zu und überdies die Kontoverbindung für die Vorauszahlung, und zwar auf das Konto des verstorbenen Eigentümers des Hauses. Was ist dem Biologiestudenten widerfahren? Leben sie noch? Oder wurden sie Opfer eines Verbrechens? Und was hat dieser mysteriöse Unbekannte aus Hongkong mit ihrem Verschwinden zu tun? Warum hat er ihnen das Haus vermietet? Was für ein Spiel hat er mit den Studenten getrieben? Und wozu dies alles? Seit gestern Abend weiß ich es. Und ich wünschte mir, ich würde es nicht wissen. Denn das, was ich weiß, will ich nicht glauben. Das, was ich gesehen habe, und das, inmitten dessen ich mich in diesem Augenblick befinde, das widerspricht jeglicher Logik, wie wir sie kennen. Und doch befinde ich mich in einer Realität, in der mir in wenigen Augenblicken ein Kampf um Leben und Tod aufgezwungen wird. Ich würde mir jetzt sehr gerne selbst an die Gurgel gehen, für diese törichte Idee hierher zu kommen. Was habe ich Idioten bloß dabei gedacht, als ich auf diese Annonce im Internet geantwortet habe, in der eben diese Hütte angeboten wurde, aus der die 5 Studenten vor 4 Jahren nicht wieder zurückkehrten. Ich erkannte das Holzhaus sofort. Weil ich mich über all die Jahre sehr für diesen Fall interessiert habe, was wohl nicht zuletzt damit zusammenhängen mag, dass ich Autor von Gruselgeschichten bin. Ein außerordentlich erfolgloser Autor von Gruselgeschichten. Wohl deshalb hat mich die Vorstellung getrieben, in diesem Haus, ganz allein in diesem mächtigen Wald, Inspiration für mein neues Werk zu finden, damit mir endlich auch mal der Erfolg winkt. Stattdessen bin ich in diesem Albtraum gelandet. Und inmitten dieses Albtraums stehe ich hier vor dieser Hütte und kann mich vor lauter Körperzittern kaum noch auf meinem Bein halten. Denn die Sonne wird gleich untergehen. Und wenn die Sonne untergeht, werde ich in diese Hütte gehen müssen. Warum ich nicht einfach in mein Auto steige, das keine 5 Meter von mir entfernt steht, fragen Sie mich? Nein, es ist nicht so, wie in einer dieser billigen Gruselgeschichten, wie auch ich sie schreibe, in der plötzlich kein Sprit mehr im Tank ist oder der Motor einfach nicht mehr anspringen will. Der Tank meines Wagens ist noch gut halb voll. Im Kofferraum habe ich sogar noch einen vollen Reservekanister liegen. Und mein Auto springt sofort an und auch die Reifen und Bremsen sind in einem akkuraten Zustand. Warum steige ich also nicht einfach in mein Auto und verschwinde von hier? Weil es verdammt nochmal nicht geht. Ich komme hier nicht raus. Niemand kommt hier raus. Gerade einmal in einem Radius von 50 Metern rund um diese Hütte bewegen. Es ist mir aber nicht möglich, diesen Radius zu verlassen. Es ist nicht so, dass die Welt nach diesen 50 Metern plötzlich aufhören würde. Ich kann die Welt außerhalb dieses Wendekreises noch immer sehen. Ich kann in 5 Metern Entfernung einen Vogel dabei beobachten, wie er einen Regenwurm aus der feuchten Walderde pickt. Aber ich kann nicht zu dem Vogel hingehen. Und leider bin ich hier auch nicht in der Truman Show gelandet, mit einem Horizont aus Pappmaché, den ich einfach eintreten könnte. Und ob ich kein Handy mit habe. Selbstverständlich habe ich ein Handy dabei. Glaubt sie, ich bin lebensmüde. Ich habe mir vor diesem Trip sogar ein nagelneues Handy mit GPS-Ortung gekauft. Dazu mehrere Ersatzakkus. Ich kann mich auch selbst orten. Und ich könnte wohl noch locker 50 Stunden telefonieren. Allerdings nur mit jemandem, der sich auch in diesem Radius befindet. Oder eben mit diesem ominösen Mann aus Hongkong. Es gibt hier keinen Ausgang. Und man kann hier auch nicht raus telefonieren. Manchmal Computer- oder Konsolenspiele. Dann kennen Sie sicherlich auch jene Spiele, in denen Ihnen die Programmierer die große Freiheit vorgaukeln. Zum Beispiel in sogenannten Open-World-Games. Doch plötzlich rennen Sie gegen unsichtbare Wände. Sie können anstellen, was Sie wollen. Sie können diese künstlich geschaffenen Barrieren einfach nicht durchbrechen. Die vermeintlich große Freiheit hört für sie genau an diesen Stellen auf. Sie entpuppt sich als Lüge und Täuschung. Und ebenso verhält es sich auch hier. Da ist eine Mauer, die man nicht sehen kann. Aber doch ist sie da. Und sie ist undurchdringbar. Selbstverständlich habe ich, als ich die Hütte im Internet entdeckt habe, den Mann darauf angesprochen, ob es sich tatsächlich um das besagte Haus handelt. Bejahte dies, offen und freimütig. Und da ich in einem der vielen Berichte über die Biologiestudenten gelesen hatte, dass die Hütte etwa ein Jahr nach diesem Vorfall von jemandem gekauft wurde, sprach für mich nichts dagegen, hierher zu kommen. Ich dachte halt, der gute Mann hat sie sich gekauft und wollte nun einfach etwas Geld aus dieser Geschichte ziehen und damit Verrückte wie mich anlocken. Das hat ja auch geklappt. Gekauft wurde, der seinerzeit diese Annonce über ein Internetcafé in Hongkong aufgegeben hatte. Ich habe auch nie wirklich angenommen, dass mit diesem Haus irgendetwas nicht stimmen würde. Ja, Sie hätten es natürlich 5 Meilen gegen den Wind gerochen. Dass es dieses Haus 2-mal gibt. Und dass es 2-mal an demselben Platz steht, nicht wahr? Wie zum Teufel so etwas auch immer möglich sein kann. Doch Sie hätten es geahnt, nicht wahr? Okay. Sie wären vielleicht nicht auf die bescheuerte Idee gekommen, hierher zu kommen, um eine Gruselgeschichte zu schreiben. Aber wenn Sie hierher gekommen wären, hätten auch Sie keine Lunte gerochen. Sie wären wie ich auf diese Hütte zugefahren und wären wie ich aus Ihrem Auto ausgestiegen und hätten einen tiefen Atemzug der herrlichen Waldluft genommen. Und dann wären auch Sie zu genau dem Platz gegangen, von dem Ihnen der Eigentümer sagte, dass er eben dort den Schlüssel für Sie hinterlegt hat. Und dann wären Sie wie ich zur Tür gegangen, hätten diese aufgeschlossen. Und wenn Sie in eben diesem Augenblick ein leichtes Kribbeln vernommen hätten, so als hätten Sie sich irgendwo ran elektrostatisch aufgeladen, dann hätten Sie auch nicht geahnt, dass Sie just in diesem Moment eine Art Portal geöffnet haben und dass Sie durch das Öffnen der Tür einen Mechanismus in Bewegung gesetzt haben. Betrachtend würde ich sagen, dass ich mich mit dem Aufschließen der Tür von der echten Welt ausgeschlossen habe. Denn nachdem der Schließmechanismus abgeschlossen war und ich die Tür aufdrückte, fuhr ich kurz in mich zusammen. Und dieses Zusammenzucken war in etwa vergleichbar mit jenem Zusammenschrecken, wie es einem mitunter überfällt, wenn man glaubt, dass man in einem bestimmten Augenblick in den Schlaf fällt, stattdessen aber aus diesem mit einem Schlag herausgerissen wird. Nur wurde ich nicht aus dem Schlaf gerissen, sondern in dieses surreale und doch absolut real wirkende Parallelwelt hineingeworfen. Zwar in einem etwa 100 mal 100 Meter großen Quader, in dem diese ominöse Hütte den Mittelpunkt bildet. Und als wenn dies nicht bereits Horror genug wäre, lassen Sie mich Ihnen noch erzählen, warum ich genau in diesem Augenblick vor dieser Hütte stehe und so entsetzlich zittere. Mit dem Untergehen der Sonne zieht sich der Radius des Quaders zusammen. Und sobald die Sonne komplett untergegangen ist, ist es uns nur noch möglich, uns im Haus aufzuhalten. Uns? Ja, uns. Die Studenten sind noch hier. Zumindest 3 von ihnen. Gestern durch die Tür trat, warteten die vermissten Studenten bereits auf mich. Sie wussten, dass ich komme. Und sie wussten auch, wie ich heiße. Sie waren, sie sind in einer psychisch erbärmlichen Verfassung. Aber wer wäre das nicht, wenn er über 4 Jahre in einer solchen Überlebenssimulation ausharren müsste, mit ständig neuen Dead or Alive-Spieleinlagen? Ja, Sie hören richtig. Wir befinden uns hier in einer simulierten Welt. Oder vielmehr in einem etwa 100 mal 100 Meter großen Quader, der nach den Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten der realen Welt ausgelegt ist, aber von eben dieser vollkommen isoliert scheint. Studenten erzählten mir, dass Monika, die jüngste der 5 Verschollenen, sich vor etwa 2 Jahren umgebracht hat, weil sie den Wahnsinn hier nicht mehr länger ertragen konnte. Wortwörtlich sagten mir die Verschollenen, dass diese sich am 742. Simulationstag eine Schere in die Brust gerammt hat. Und gerade als ich darüber nachsann, ob nun ich, die 3 oder wir alle 4 komplett den Verstand verloren haben, klingelte mein Handy. Und nun raten Sie mal, wer mich da anrief. Ja, genau. Der ominöse Mann aus Hongkong. Er erzählte mir, dass er nur ein unbedeutender Teil eines Teams sei, welches dieses Realsimulationsprojekt betreut. Im Auftrag eines weltbekannten Spieleprogrammierers, dessen Name er mir aber nicht verraten könne, da eine, wenngleich auch nur äußerst geringe Wahrscheinlichkeit bestünde, dass irgendjemand von dem Sims das Spiel etwa aufgrund eines unvorhersehbaren Systemfehlers verlassen könnte. Jawohl, dieser Drecksack nannte uns tatsächlich Sims. Und dann beendete er das Gespräch. Und ein großer Monitor, der in dem Wohnraum der Hütte an einer Wand hing, schaltete sich ein. Es erschien ein schwarzer Bildschirm. Und dann war da zu lesen: The Human Wheel Thinking Project presents Lost, The House in the Woods. Startete eine Art Intro, wie man es von Computerspielen her kennt. Und die Studenten haben dieses Intro scheinbar unzählige Male gesehen, denn sie schauten es sich nur apathisch und gelangweilt an, während ich auf dem Sofa fast einen Herzinfarkt bekam, als ich dort 5 Studenten sah, wie diese ihre Koffer packten und fröhlich ihren Abenteuertrip starteten. Wie sie den Wald erreichten und lachend auf diese Hütte zugingen und sich den Schlüssel von eben jenem Platz holten, von dem auch ich ihn mir holte. Und als sie die Tür aufschlossen, endete das Intro. Und wir erschienen auf dem Monitor. Live.